Wir sprachen: Hinfort mit euch von dort allesamt. Und wenn zu euch von mir eine Leitung kommt, wer dann meiner Leitung folgt, über die soll keine Furcht kommen, und nicht sollen sie traurig sein. Wer aber nicht glaubt und unsere Zeichen verleugnet, die sollen des Feuers Gefährten werden. In ihm sollen sie ewig verweilen. O ihr Kinder Israel, gedenket meiner Gnade, mit der ich euch begnadete, und haltet meinen Bund, so will auch ich den Bund mit euch halten. Mich allein sollt ihr ehren und glaubet an das, was ich herabsandte zur Bestätigung eurer Schrift, und seid nicht die ersten Ungläubigen, und verkaufet nicht meine Zeichen für winzigen Preis. Mich allein sollt ihr fürchten. Und kleidet nicht die Wahrheit in Lüge, und verbergt nicht die Wahrheit wider euer Wissen. Und verrichtet das Gebet, und gebt Almosen, und beugt euch mit den Beugenden. Wollt ihr den Leuten Frömmigkeit gebieten und eurer Seele vergessen, wo ihr doch die Schrift leset? Habt ihr denn keine Einsicht? Und nehmet eure Zuflucht zur Geduld und zum Gebet. Siehe fürwahr, es ist ein schweres Ding, nur nicht für die Demütigen, die da glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm heimkehren. O ihr Kinder Israel, gedenket meiner Gnade, mit der ich euch begnadete und dass ich euch vor aller Welt bevorzugte. Und fürchtet einen Tag, an dem eine Seele für eine andere nichts leisten kann, an dem von ihr keine Fürbitte angenommen und kein Lösegeld genommen wird und ihnen nicht geholfen wird.